Am 1. November wurde das Gedenkkomitee der Islamischen Vereinigten Partei Irans für Generalissimus Kim Jong-il gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il den Zeitraum vom 1. November bis zum 20. Dezember als Gedenkzeit festzusetzen und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren.